auf Kosten des Steuerzahlers. Arbeitgeber geben nur zu gern die Kosten für ihre Angestellten an die Öffentlichkeit weiter. Durch die in Deutschland geltenden Gesetze und die zuständigen Behörden werden sie allzu oft dabei unterstützt. Beispiele und Tricks gibt es auch hier genug. Firmenteile werden abgespaltet und die Mitarbeiter, die man nicht mehr beschäftigen möchte, in die neue Teilgesellschaft gesteckt. Diesen Firmenanteil lässt man dann in die Insolvenz laufen. Auf diese Weise wird der Arbeitgeber die Mitarbeiter los und die Sozialsysteme fangen sie auf. Besonders verbreitet ist dieses Gewinnerzielungsmodell in der Möbelbranche. Die Kette XXX Lutz zum Beispiel, nach eigenen Angaben eine der größten Möbelhandelsketten der Welt, hat in den vergangenen Jahren schon mehrmals Mitarbeiter in verschiedenen Filialen so auf einfache Weise vor die Tür gesetzt. Zum Beispiel Anfang 2016. An einem Montagmorgen kamen die Mitarbeiter von XXX Ellmann Mobilia in Mannheim früh um 8 zur Arbeit. Doch vor der Eingangstür zur Verwaltung des Zentrallagers, berichtet der Stern, standen Sicherheitskräfte. Diese verteilten Briefe an die ankommenden knapp 100 Angestellten, die persönlich adressiert waren. Darin stand: Hiermit werden Sie ab 1.2.2016 bis auf Weiteres widerruflich von der Verpflichtung der Arbeitsleistung freigestellt. Das Unternehmen hatte beschlossen, den Standort zu schließen. Der Trick, dessen sich XXX Lutz bediente: Mit der Schließung des Standorts ließen sich die betroffenen Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen, denn ihr Arbeitsvertrag war an dieses spezielle Lager gebunden, das eine rechtlich eigenständige Gesellschaft war. Die Firma, deren Markenzeichen der gigantische rote Stuhl vor dem Laden ist, machte es nicht zum ersten Mal so. Bundesweit beschäftigten sich in den vergangenen Jahren Arbeitsgerichte mit dieser Vorgehensweise. Baden-Württembergs Arbeitsministerin Katrin Altpeter bezeichnete das Vorgehen des Konzerns deshalb schon einmal öffentlich als frühkapitalistische Herrschaftsmanier. Genutzt hat diese Kritik freilich nichts. Der Konzern fährt munter weiter diese Strategie der Abspaltung, um Mitarbeiter loszuwerden. Dieses Vorgehen des Möbelhausriesen schadet dem Wert der Arbeit im Land und das mindestens genauso wie andere Einzelhändler mit ihren provisions- und flexiblen Teilzeitverträgen. Das Perfide ist: Genauso wie flexible Teilzeit in Deutschland legal ist, ist auch die Aufspaltungstaktik von XXXL gesetzlich völlig in Ordnung. Nach geltendem deutschen Recht gilt der Kündigungsschutz für Mitarbeiter nämlich nur für die jeweilige Gesellschaft, nicht aber für den Konzern, zu dem diese Gesellschaft gehört. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren auf der politischen Bühne diskutiert, den Kündigungsschutz auf die Konzerne zu erweitern, um solche Tricks zu verhindern. Passiert ist bisher nichts. Ausgliedern, um dann betriebsbedingt zu kündigen, ist also ebenso legal wie ausgliedern, um auf diese Weise Tarifverträge zu umgehen. Den Arbeitgebern verschafft das Flexibilität. Für die Arbeitnehmer ist es ein weiterer Schlag, der die Sicherheit von Arbeitsplätzen erodieren lässt.